ist eure Tapferkeit vergebens. Und sein Sieg wird schnell und vollständig sein, so vollständig, dass kein Ende seiner Herrschaft abzusehen ist, solange diese Welt dauert. Wird der Ring vernichtet, so fällt Sauron, und zwar so tief, dass nicht abzusehen ist, ob er sich je wieder erheben kann. Denn dann verliert er den besten Teil der ihm eingeborenen Kraft, und alles, was mit dieser Kraft geschaffen oder begonnen wurde, stürzt in sich zusammen. Und er bleibt für immer verstümmelt, ein böser Geist im Dunkeln, der nur noch sich selbst quälen, aber nicht mehr wachsen oder Gestalt annehmen kann. Ein großes Übel wäre damit aus der Welt. Andere Übel mögen dafür kommen. Denn Sauron ist selbst nur ein Diener oder Sendbote. Doch unsere Sache ist es nicht, die Welt durch alle Zeiten zu steuern, sondern in den Jahren, auf die wir beschränkt sind, zu tun, was wir können, um das Übel auf den uns bekannten Feldern auszujäten, damit jene, die nach uns kommen, einen guten Boden vorfinden. Was sie dann für Wetter haben werden, können wir nicht bestimmen. All dies nun weiß Sauron auch. Und er weiß, dass das kostbare Ding, das er verloren hat, gefunden wurde. Aber bis jetzt, so hoffen wir wenigstens, weiß er nicht, wo es ist. Und darum ist er nun sehr im Zweifel, was er tun soll. Denn unter uns, wenn wir das Ding gefunden haben, gibt es manche, die stark genug wären, es zu gebrauchen. Auch das weiß er. Vermute ich nicht richtig, Aragorn, dass du dich ihm im Stein von Orthanc gezeigt hast? Ja, sagte Aragorn, bevor ich von der Hornburg fortritt. Ich fand, dass die Zeit dafür reif war und dass ich den Stein zu eben diesem Zweck bekommen hatte. Es war 10 Tage, nachdem der Ringträger vom Rauros nach Osten gegangen war, und ich dachte, dass man Saurons Auge von seinem eigenen Land ablenken sollte. Allzu selten hat man ihn herausgefordert, seit er in seinen Turm zurückgekehrt ist. Hätte ich allerdings vorausgesehen, wie schnell er darauf mit dem Angriff auf Gondor antwortete, hätte ich es vielleicht nicht gewagt, mich zu zeigen. Wenig Zeit blieb mir, euch zu Hilfe zu kommen. »Aber wie soll ich das verstehen?« fragte Eomer. »Alles ist vergebens, sagst du, wenn er den Ring hat. Warum hält er es dann nicht für vergebens, uns anzugreifen, wenn wir ihn haben?« »Er ist noch im Ungewissen«, sagte Gandalf. »Und er hat seine Streitkräfte nicht so aufgebaut, wie wir es getan haben, und kann nicht abwarten, bis seine Feinde sich in Sicherheit wähnen. Außerdem könnten wir nicht von heute auf morgen lernen, das Ding zur vollen Wirkung zu bringen. Es kann überhaupt nur von einem Herrn allein gebraucht werden, nicht von mehreren. Und er wird mit einer Zeit des Haders unter den Großen rechnen, bis einer von uns die Macht an sich reißt und die anderen unterwirft. In dieser Zeit könnte der Ring ihm nützlich sein, wenn er überraschend zuschlägt. Er beobachtet uns. Er sieht viel und hört vieles. Seine Nazgul sind immer noch da. Heute vor Sonnenaufgang sind sie über dieses Feld geflogen. Doch wenige der müden Schläfer haben etwas von ihnen bemerkt. Er erforscht die Zeichen. Das Schwert neu geschmiedet, das ihn seines Kleinods beraubte? Das Umschlagen des Schicksals Winds zu unseren Gunsten? Das Ende seines großen Feldherrn? Und jetzt, während wir hier reden, werden seine Zweifel noch wachsen. Sein Auge ist nun starr auf uns gerichtet, blind für fast alles andere, was vorgeht. Und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Darin liegt unsere ganze Hoffnung. Dies ist nun mein Rat. Wir haben den Ring nicht. Kluger oder törichterweise wurde er fortgeschickt, um ihn vernichten zu lassen, damit er nicht uns vernichtet. Ohne ihn, durch Kriegsmacht allein, können wir Sauron nicht überwinden. Aber wir müssen um jeden Preis sein Auge von da ablenken, wo ihm echte Gefahr droht. Den Sieg können wir nicht mit Waffen erringen, aber mit Waffen können wir dem Ringträger die einzige, wenn auch noch so geringe Chance sichern. Wie Aragorn begonnen hat, so müssen wir fortfahren. Wir müssen Sauron herausfordern, den höchsten Einsatz wagen. Wir müssen seine bisher zurückgehaltenen Streitkräfte hervorlocken, damit er sein Land entblößt. Wir müssen ihm sofort entgegenziehen. Wir müssen uns selbst als Köder anbieten, auf die Gefahr hin, dass er uns verschlingt. Er wird den Köder nehmen, gierig und zuversichtlich. Denn in unserem unbesonnenen Vormarsch wird er den Übermut des neuen Ringherrn zu erkennen glauben. Er wird sich sagen, so, da wagt er sich nun zu früh vor und zu weit, soll er nur kommen. Gleich habe ich ihn in einer Falle, aus der er sich nicht herauswinden kann. Dann wird er zermalmt. Und was er sich in seiner Unverschämtheit genommen hat, ist wieder mein für immer. In diese Falle müssen wir sehenden Auges hineinlaufen. Guten Mutes, trotz schlechter Aussichten für uns selbst. Denn, meine Herren, es kann leicht so kommen, dass wir selbst in einer üblen Schlacht fern von den Landen der Lebenden elend zugrunde gehen. Und selbst wenn Barad-dûr dann noch niedergeworfen wird, erleben wir vielleicht das neue Zeitalter nicht mehr. Doch dies, denke ich, ist unsere Pflicht. Und besser so, als dennoch zugrunde gehen. Und das ist uns gewiss, wenn wir hier sitzen bleiben. Und das Wissen mit in den Tod nehmen, dass kein neues Zeitalter mehr sein wird. Still. Dann sagte Aragorn, »Wie ich begonnen habe, so will ich fortfahren. Wir kommen nun auf den schmalen Grat, wo Hoffnung und Verzweiflung sich gleich sehen. Wer schwankt, fällt. Niemand verwerfe jetzt Gandalfs Rat, dessen langer Kampf gegen Sauron endlich zur Entscheidung kommt. Ohne ihn wäre alles längst verloren. Trotzdem, noch verlange ich von niemandem Gehorsam. Mögen die anderen sich entscheiden, wie sie wollen.« Dann sagte Elrohir, »Von Norden kommen wir mit eben dieser Absicht, und Elrond, unser Vater, gab uns eben diesen Rat mit auf den Weg. Davon gehen wir nicht ab.« »Was mich angeht«, sagte Eomer, »so habe ich wenig Kenntnis von solch dunklen Dingen. Doch brauche ich auch nicht mehr. Mir genügt zu wissen, dass mein Freund Aragorn mir und meinem Volk beigestanden hat, und so werde ich ihm beistehen, wenn er ruft. Ich gehe mit.« »Und ich«, sagte Imrahil, »sehe in Herrn Aragorn meinen Lehnsherrn. Und ob er nun Gehorsam verlangt oder nicht, sein Wunsch ist mir Befehl. Ich gehe auch mit. Doch vorläufig vertrete ich den Statthalter von Gondor, und so ist es mein Amt, zuerst an Gondors Volk zu denken. Klugheit ganz außer Acht zu lassen, geht nicht an. Denn auf jeden Ausgang, ob gut, ob schlimm, müssen wir vorbereitet sein. Immerhin ist ja möglich, dass wir siegen. Und solange die geringste Hoffnung darauf besteht, muss Gondor einen Schutz haben. Sonst kehren wir vielleicht als Sieger heim, aber die Stadt liegt in Trümmern und das Hinterland ist verwüstet. Und von den Rohirrim wissen wir, dass ein noch unbekämpftes Heer an unserer Nordflanke steht.« »Stimmt«, sagte Gandalf, »ich rate nicht, die Stadt ganz unbewehrt zu lassen. Überhaupt muss das Heer, das wir nach Osten führen, nicht stark genug sein für einen ernstlichen Angriff auf Mordor. Nur stark genug, um eine Schlacht zu erzwingen. Und es muss bald ausrücken. Darum frage ich unsere Heerführer, wie viele Streiter können wir aufbieten, wenn wir spätestens in 2 Tagen abmarschieren? Und alle müssen mutige Männer sein, die in Kenntnis der Gefahr freiwillig mitkommen. Alle sind müde und viele haben leichtere oder schwerere Wunden, sagte Eomer. Und wir haben schwere Verluste an Pferden erlitten, was wir nicht leicht verschmerzen. Wenn wir so bald reiten müssen, kann ich nicht hoffen, auch nur 2000 ins Feld zu führen und ebenso viele zur Verteidigung der Stadt zurückzulassen. Wir müssen nicht nur mit denen rechnen, die schon auf diesem Schlachtfeld gekämpft haben, sagte Aragorn. Neue Verstärkungen aus den südlichen Lehen sind unterwegs, da nun die Küsten nicht mehr bedroht sind. 4000 Mann habe ich vor 2 Tagen von Pelargir auf den Marsch durch Lossarnach geschickt. Und vor ihnen her reitet der furchtlose Angbor. Wenn wir in 2 Tagen aufbrechen, werden sie inzwischen nahe herangekommen sein. Überdies wurden viele aufgefordert, mir mit allen irgend greifbaren Booten oder Schiffen stromaufwärts zu folgen. Und bei diesem Wind werden sie bald eintreffen. Mehrere Schiffe haben auch schon im Harland angelegt. Ich schätze, 7000 Mann werden wir ins Feld führen können, Berittene und Fußvolk, und doch die Stadt besser verteidigt zurücklassen, als sie es zu Beginn der Belagerung gewesen ist. »Das Tor ist zertrümmert«, sagte Imrahil. »Und wo hätten wir heute Handwerker, die es neu schmieden und einsetzen könnten?« »Am Erebor, in deins Königreich, gibt es sie«, sagte Aragorn, »und wenn nicht alle unsere Hoffnungen scheitern, dann werde ich bei Zeiten Gimli Gloinsohn dorthin entsenden, um die Steinwerker zu Hilfe zu rufen. Aber Männer sind besser als Tore. und kein Tor wird unserem Feind standhalten, wenn die Männer davonlaufen. Ihrer Beratung. Dass sie in 2 Tagen, früh am Morgen, mit 7000 Mann aufbrechen würden, wenn so viele zusammenkämen, und zum größeren Teil sollte das Heer aus Fußvolk bestehen, wegen des unebenen Geländes, in das man gehen würde. Aragorn sollte etwa 2000 von den Mannen mitnehmen, die er im Süden um sich gesammelt hatte, Imrahil 3500, Eomer 500 Rohirrim, die keine Pferde mehr hatten, aber noch kriegstauglich waren, und er selbst würde weitere 500 seiner besten Männer zu Pferde anführen. Und einer zweiten Kompanie von 500 Berittenen würden sich Elronds Söhne, die Dúnedain und die Ritter von Dol Amroth anschließen. Insgesamt 6000 Mann zu Fuß und 1000 zu Pferde. Das Hauptheer der Rohirrim aber, soweit sie noch beritten und kampffähig waren, etwa 3000 unter Elfhelm, sollte an der Weststraße dem Feind auflauern, der in Anorien stand. Und sogleich wurden schnelle Reiter ausgeschickt, um Nachrichten einzuholen über die Lage im Norden und im Osten, bei Osgiliath und auf der Straße nach Minas Morgul. Und als sie alle ihre Truppen zusammengezählt und sich die Tagesmärsche und die günstigsten Wege überlegt hatten, da lachte Imrahil plötzlich laut auf. »Wenn das kein Witz ist«, rief er, »der größte in der ganzen Geschichte von Gondor. 7000 Mann haben wir. Kaum so viele, wie sie allein die Vorhut des Heeres von Gondor in den Zeiten seiner Macht hatte. Und mit denen rennen wir gegen die Berge und das undurchdringliche Tor zum Schwarzen Land an. Das ist doch, wie wenn ein Kind mit einem Flitzbogen einen gepanzerten Ritter bedroht. Wenn der dunkle Herrscher so viel weiß, wie du sagst, Mithrandir, wird er dann nicht, statt zu erschrecken, nur grinsen und uns mit dem kleinen Finger zerdrücken wie eine Fliege, die ihn stechen will? Nein, sagte Gandalf. Er wird versuchen, die Fliege zu fangen und den Stich in Kauf nehmen. Und unter uns sind Träger von Namen, deren jeder einzelne mehr gilt als 1000 gepanzerte Ritter. Nein, er wird nicht grinsen. Und wir auch nicht, sagte Aragorn. Wenn es ein Witz ist, dann ein zu bitterer, als dass wir darüber lachen könnten. Nein, es ist eher wie der letzte Zug in einer großen Schachpartie. Und für eine von beiden Seiten bringt er die Niederlage. Dann zog er Anduril und streckte es empor, dass es in der Sonne gleiste. »Du kommst mir nicht wieder in die Scheide, bis die letzte Schlacht geschlagen ist«, sagte. Das schwarze Tor öffnet sich. 2 Tage später war das Heer des Westens auf dem Pelennor versammelt. Das Heer der Orks und Ostlinge war aus Anorien zurückgekommen, hatte sich aber aufgelöst, als die Rohirrim es bedrängten, und floh nun, ohne viel Widerstand zu leisten, nach Khal Randros hin. Und nachdem diese Gefahr beseitigt und weitere Verstärkung aus dem Süden eingetroffen war, hatte die Stadt eine mehr als ausreichende Besatzung. Kundschafter meldeten, dass sich auf den Straßen im Osten bis zur Wegscheide beim gestürzten König keine Feinde mehr bewegten. Alles war bereit für den letzten Vorstoß. Legolas und Gimli ritten wieder miteinander auf einem Pferd, in der Vorhut zusammen mit Gandalf, Aragorn, den Dúnedain und Elronds Söhnen. Merry aber, zu seiner Beschämung, durfte nicht mit. »Du bist noch nicht ganz gesund«, sagte Aragorn. »Aber mach dir nichts draus. Du brauchst in diesem Krieg nichts weiter zu tun. Du hast mehr als genug geleistet. Peregrin soll mitgehen zu Ehren des Auenlandvolks, und um seine Chance, mal etwas richtig Gefährliches zu erleben, brauchst du ihn nicht zu beneiden, denn er hat zwar bisher alles so gut gemacht, wie es die Umstände erlaubten, aber Heldentaten wie deine hat er noch nicht vorzuweisen. Aber in Wahrheit sind wir alle nun etwa gleichermaßen in Gefahr. Sollte uns jetzt ein bitteres Ende vor dem Schwarzen Tor beschieden sein, dann kommt auch für dich bald das letzte Gefecht, entweder hier oder wo immer die schwarze Flut dich einholt. Lebe wohl. Niedergeschlagen schaute Merry nun zu, wie das Heer Aufstellung nahm. Bergil war bei ihm, ebenfalls bedrückt, weil sein Vater als Anführer einer Kompanie aus der Stadt mitging. In die Turmwache konnte er nicht wieder aufgenommen werden, solange über seinen Fall nicht entschieden war. In derselben Kompanie sollte auch Pippin marschieren, als Soldat in Gondors Diensten. Merry stand nicht weit entfernt und konnte ihn sehen, ein kleines, aber aufrechtes Kerlchen zwischen den langen Recken aus Minas Tirith. Endlich erschallten die Trompeten und das Heer setzte sich in Bewegung. Schwadron für Schwadron und Kompanie für Kompanie schwenkten sie herum und marschierten ab nach Osten. Und als sie auf der großen Straße zum Dammweg längst außer Sicht waren, stand Merry noch immer da und schaute ihnen nach. Das letzte Aufblinken von Speeren und Helmen in der Morgensonne war verschwunden, aber er blieb stehen, den Kopf gesenkt und mit schwerem Herzen. Er fühlte sich allein und von seinen Freunden verlassen. Alle, an denen er hing, waren fort und marschierten dem finsteren Gewölk entgegen, das weit im Osten den Himmel bedeckte, und ihm blieb wenig Hoffnung, je einen von ihnen wiederzusehen. Wie von seiner Niedergeschlagenheit auf den Plan gerufen, kehrte der Schmerz in seinem Arm wieder. Er fühlte sich alt und schwach, und der Sonnenschein kam ihm blass vor. Er fasste sich erst wieder, als Bergil ihn mit der Hand anstupste. »Komm, Herr Perian«, sagte er, »du hast immer noch Schmerzen, ich seh's doch. Ich bringe dich zurück zu den Heilern. Aber hab keine Angst, die kommen wieder. Die Mannen von Minas Tirith sind unschlagbar. Und jetzt haben sie auch noch den Herrn Elbenstein und Beregond von der Wache.« Er nach Osgiliath. Dort waren alle in der Stadt abkömmlichen Handwerker schon an der Arbeit. Manche besserten die Fähren und Bootsbrücken aus, die die Feinde angelegt und bei ihrer Flucht teilweise wieder zerstört hatten. Andere sammelten ein, was die Feinde an Brauchbarem zurückgelassen hatten, und wieder andere hoben in aller Eile auf dem Ostufer Schanzen aus. Die Vorhut schritt durch die Ruinen von Alt-Gondor und setzte über den breiten Strom, und weiter ging es die lange, gerade Straße hinauf, die in den großen Tagen des Reiches gebaut worden war, um den schönen Sonnenturm mit dem hohen Mondturm zu verbinden, dem jetzigen Minas Morgul in seinem verfluchten Tal. 5 Meilen hinter Osgiliath machten sie Halt nach ihrem ersten Tagesmarsch. Die Reiter aber stießen, bevor es Abend wurde, noch bis zu der Wegscheide und dem großen Baumring vor. Alles war still, nichts zu sehen vom Feind, kein Ruf oder Schrei zu hören, kein Pfeil kam zwischen den Felsen oder Büschen am Weg hervorgeschwirrt. Und doch schien das Land, je weiter sie vordrangen, immer wachsamer zu werden. Baum und Stein, Halm und Blatt, alles lauschte. Das Dunkel vor ihnen hatte sich zerstreut, weit im Westen lag das Anduin-Tal im Sonnenuntergang, und die weißen Berggipfel röteten sich unterm blauen Himmel. Aber über dem Efelduath brütete ein dämmernder Schatten. Dann stellte Aragorn Trompeter auf jede der 4 Straßen, die von dem Baumring ausgingen, und sie bliesen einen mächtigen Tusch, und die Herolde riefen aus, »Die Herren von Gondor sind wiedergekehrt und nehmen von Neuem all dies Land in Besitz, das ihnen gehört.« Der hässliche Orkschädel, den man der steinernen Figur aufgepfropft hatte, wurde herabgeworfen und in Stücke gehauen, und dafür wurde der alte Königskopf wieder an seinen Platz gestellt, noch immer mit weißen und goldenen Blumen gekrönt. Und einige machten sich daran, alle orkischen Sudeleien von dem Stein abzuwaschen und abzuschaben. Bei ihrer Beratung hatten manche sich dafür ausgesprochen, zuerst Minas Morgul anzugreifen und, wenn man es einnehmen könnte, von Grund auf zu zerstören. »Und vielleicht«, hatte Imrahil gesagt, »können wir über die Straße von dort zum Gebirgspass dem dunklen Herrscher bequemer zu Leibe rücken als über sein nördliches Tor.« Aber davon hatte Gandalf dringend abgeraten, wegen der bösen Kräfte, die in diesem Tal hausten, wo der Verstand lebendiger Menschen sich in Wahn und Grauen verirren könnte. Und auch wegen der Nachricht, die Faramir überbracht hatte. Denn wenn der Ringträger wirklich diesen Weg zu gehen versucht hatte, dann durften sie um keinen Preis Mordors Auge dorthin lenken. Darum ließen sie am nächsten Tag, als das Hauptheer herankam, einen Wachtrupp an der Wegscheide, der stark genug war, eine Zeit lang Widerstand zu leisten, wenn Mordor Truppen über den Morgulpass schicken oder weitere Menschenheere aus dem Süden heranziehen sollte. Für diesen Trupp wählten sie zumeist Bogenschützen aus, die das Gelände in Ithilien kannten. An den Waldrändern und Hängen um die Wegkreuzung sollten sie sich versteckt halten. Gandalf und Aragorn aber ritten mit der Vorhut zum unteren Ende des Morgultals, und blickten zu der verfluchten Stadt hinüber. Die Mauern waren dunkel und ohne Leben, denn die Orks und die anderen niederen Kreaturen Mordors, die dort gehaust hatten, waren in der Schlacht vernichtet worden, und die Nazgul waren unterwegs. Doch die Luft im Tal war schwer von Hass und Schreckensdünsten. Sie zertrümmerten die böse Brücke und legten rote Brände an die giftigen Wiesen, ehe sie davonritten. Im dritten seit ihrem Aufbruch von Minas Tirith trat das Heer auf der Straße den Marsch nach Norden an. Auf diesem Wege waren es etwas mehr als 100 Meilen von der Wegscheide bis zum Morannon, und was ihnen zustoßen mochte, bevor sie so weit kamen, wusste niemand. Vorsichtig, aber ohne Heimlichkeit, zogen sie auf der Straße dahin, schickten berittene Kundschafter voraus, und andere zu Fuß gingen zu beiden Seiten, besonders auf der östlichen, denn dort lagen dichte Wälder und ein zerfurchtes Gelände von Felsschluchten und Zacken, das zu den langen, düsteren Hängen des Efelduath hin anstieg. Das Wetter blieb schön, wie es der Jahreszeit gemäß war, und der Wind wehte stetig von Westen, aber nichts konnte die trüben Dünste und Nebel vertreiben, die das Schattengebirge umlagerten. Und dahinter quollen bisweilen dicke Rauchwolken empor und schwebten auf den Höhenwinden. Hin und wieder ließ Gandalf die Trompeten blasen und die Herolde ausrufen: »Die Herren von Gondor kommen, verlasse jedermann dieses Land oder ergebe sich!« Aber Imrahil sagte, sie sollten statt der »Herren von Gondor« lieber vom »König Elessar« sprechen. »Denn so ist es richtig, obwohl er noch nicht den Thron eingenommen hat, und dem Feind wird es mehr zu denken geben, wenn die Herolde diesen Namen nennen.« Und von da an riefen die Herolde dreimal täglich die Ankunft des Königs Elessar aus. Doch keine Antwort kam auf diese Herausforderung. Dennoch, obwohl sie durch ein scheinbar friedliches Land marschierten, waren alle im Heer, von den oberen bis zu den einfachen Soldaten, gedrückter Stimmung. Und mit jeder Meile, die sie weiter nordwärts kamen, wurde die Last der bösen Vorahnungen schwerer. Gegen Ende des zweiten Tagesmarsches nach der Wegscheide hatten sie zum ersten Mal Berührung mit dem Feind. Ein starker Trupp Orks und Ostlinge versuchten, ihren vordersten Kompanien einen Hinterhalt zu legen, und zwar an derselben Stelle, wo Faramir den Menschen aus Harad aufgelauert hatte und wo die Straße in einem tiefen Durchstich durch einen von den Bergen im Osten her vorspringenden Felskamm verlief. Aber die Führer des Westheers waren durch ihre Kundschafter gewarnt, erfahrene Waldläufer aus dem Trupp von Heneth Annun unter Mablungs Führung. Und so wurde der Hinterhalt selbst zur Falle. Reiter schlugen einen weiten Bogen nach Westen, griffen die Feinde in der Flanke und von hinten an und vernichteten sie oder jagten sie nach Osten in die Berge. Aber der Sieg besserte die Stimmung der Heerführer nur wenig. »Es war nur ein Scheinangriff«, sagte Aragorn, »hauptsächlich wohl zu dem Zweck, uns ein falsches Bild von der Schwäche des Feindes vorzuspiegeln und uns weiterzulocken und nicht so sehr uns ernsthaften Schaden beizubringen.« Und von diesem Abend an kamen die Nazgul und verfolgten das Heer auf Schritt und Tritt. Zwar flogen sie so hoch, dass niemand außer Legolas sie sehen konnte, doch dass sie da waren, spürte man an einer Verdickung der Schatten und einer Trübung der Sonne. Und obwohl sie noch nicht auf ihre Feinde herabstießen, stumm blieben und nicht schrien, ließ sich das Grauen vor den Ringgeistern nicht abschütteln. Sich der hoffnungslose Marsch seinem Ziel. Am vierten Tag nach der Wegscheide und dem sechsten nach dem Aufbruch aus Minas Tirith kamen sie ans Ende des freundlichen Landes und an den Rand der Einöde, die vor dem Tor zum Pass von Kirith Gorgor lag. Und im Norden und Westen konnten sie die Sümpfe und die wüste Steppe erkennen, die sich bis zu den Emin Muil hin erstreckten. So trostlos war die Gegend und so grauenvoll, dass manchen im Heer der Mannesmut schwand, und sie konnten sich nicht überwinden, weiter nach Norden zu gehen oder zu reiten. Aragorn sah sie an, eher mitleidig als zornig, denn es waren junge Männer aus dem fernen Westfold von Rohan oder Bauern aus Losarnach, und Mordor war für sie von Kindesbeinen an ein Name für alles Böse gewesen, aber nur ein unwirkliches, sagenhaftes Land, von dem ihr einfaches Leben nicht berührt wurde. Und nun kamen sie sich vor wie in einem wahr gewordenen bösen Traum, und verstanden weder, was dieser Krieg sollte, noch warum das Schicksal ausgerechnet sie in eine solche Lage geführt hatte. »Geht denn«, sagte Aragorn, »aber wenn ihr noch etwas Ehre im Leib habt, dann lauft nicht davon. Und damit ihr nicht ganz mit Schande bedeckt bleibt, habe ich eine Aufgabe, der ihr gewachsen sein könntet. Geht in südwestlicher Richtung bis nach Caer Andros, und wenn die Insel immer noch in der Hand der Feinde ist, wie ich glaube, dann erobert sie zurück, wenn ihr könnt, und haltet sie, solange es geht, zum Schutz von Gondor und Rohan.« Und manche, die sein Mitleid beschämte, überwanden ihre Furcht und gingen weiter mit dem Heer. Die anderen schöpften neue Hoffnung im Gedanken, etwas Mannhaftes leisten zu können, das ihre Kräfte nicht überstiege, und sie zogen davon. Und so blieben denn, weil sie viele schon an der Wegscheide zurückgelassen hatten, keine 6000 mehr, mit denen die Heerführer das